70. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. In unserem Ö1-Programmschwerpunkt über die Dichterin und Schriftstellerin Ingeborg Bachmann bringen wir heute im Ö1-Hörspiel einen Hörspielklassiker und ein Stück Radiogeschichte. Ein Geschäft mit Träumen. Ingeborg Bachmanns erstes Hörspiel aus dem Jahr 1952, das auf einer kurz davor entstandenen Erzählung basiert. Ingeborg Bachmann hatte eine starke Beziehung zur Welt des Hörspiels. Ihr berühmtestes Hörspiel, Der gute Gott von Manhattan, wurde 1959 mit dem renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Und aus Bachmanns Dankesrede dazu stammt ihr seither so oft verwendeter Satz von der dem Menschen zumutbaren Wahrheit. Wie der Schriftsteller, so Bachmann in ihrer Rede, die anderen zur Wahrheit zu ermutigen versucht durch Darstellung, so ermutigen ihn die anderen, wenn sie ihm durch Lob und Tadel zu verstehen geben, dass sie die Wahrheit von ihm fordern und in den Stand kommen wollen, wo ihnen die Augen aufgehen. Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar. Wer, wenn nicht diejenigen unter ihnen, die ein schweres Los getroffen hat, könnte besser bezeugen, dass unsere Kraft weiter reicht als unser Unglück, dass man um vieles beraubt, sich zu erheben weiß, dass man enttäuscht, das heißt ohne Täuschung, zu leben vermag. Was die Dichterin Bachmann unter Wahrheit und deren Zumutbarkeit verstand, davon gibt auch ihre frühe Erzählung Ein Geschäft mit Träumen einen Eindruck. Bachmann war damals 24 Jahre alt, hatte an der Wiener Universität zur Doktorin der Philosophie promoviert und arbeitete in Wien im Skriptdepartement des Nachkriegssenders Rot-Weiß-Rot. Hier wurde 1952, also vor 71 Jahren, unter der Regie von Walter Dewey dieses parabelhafte Stück um den kleinen Angestellten namens Mandl produziert, dem man Träume um den Preis seiner Lebenszeit verkaufen will. Dieses Hörspiel ist auch ein Zeitdokument der Nachkriegszeit und der frühen 1950er Jahre. Die darin dargestellten autoritären Verhältnisse in der Arbeitswelt und die Unterwürfigkeit der Frauen sind beklemmend und Gott sei Dank antiquiert. Sie hören nun unter anderem Wolf Neuber, Traute Servi, Erik Frey, Erich Schenk, Charlotte Bauer, Auguste Ripper, Kurt Jackberg und andere. Regie Walter Dewey. Bitte lasst uns vorzüglich bei Hochachtung. Ja, ist denn das möglich? Schon 5:30? Ich glaube, wir können für heute Schluss machen. Ich habe nichts dagegen. Wir sind in den letzten Tagen immer so lang da geblieben. Sind Sie nicht sowieso schon sehr überarbeitet? Sie sehen so blass aus, Herr Mandl. Blass? Nein, das kommt nur vom Licht. Es wird schon so früh dunkel. Das Licht ist schlecht. Wir sollten für anderes Licht sorgen. Ich glaube, Neonlicht verdirbt die Augen. Ja, ich habe es unlängst in der Wochenpost gelesen. Ich glaube, es war die Wochenpost. Man sollte dunkle Brillen bei diesem Licht tragen. Nein, hören Sie auf. Sie wollen sich doch nicht mit schwarzen oder grünen Brillen ins Büro setzen. Das wäre ja doch zu auffällig. Haben Sie den letzten Satz? Und erlauben wir uns, nach 8 Tagen rückzufragen mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung? Und erlauben wir uns, in 8 Tagen rückzufragen mit vorzüglichster Hochachtung? Soll ich den Brief noch dem Chef zur Unterschrift geben? Der Herr mit dem blauen Mantel dürfte schon gegangen sein. Welcher Herr? Welcher blaue Mantel? Der Herr, der nicht bestellt war und dennoch vorgelassen wurde. Na, haben Sie den Mantel nicht bemerkt? Dieser Mantel war von einem viel zu hellen Blau. Ich habe so ein Blau noch nicht gesehen. Finden Sie nicht auch, dass ein Herr sich nicht so kleiden darf? Ich habe den Mantel nicht gesehen, aber ein helles Blau, das finde ich auch. Hier, das finde ich auch ziemlich. Ich lege die Kopien gleich ab. Wollen Sie sie noch paraffieren? Nein, das ist nicht notwendig. Oder eigentlich doch, geben Sie her. Auf der ersten Seite habe ich einen Fehler gemacht, aber ich konnte es sehr gut ausradieren, man bemerkt es kaum. Ja. Haben Sie eigentlich den Film im Forum gesehen? Ich finde den Titel so komisch, Gummi aus 7 Himmeln. Mir fällt das ein, weil ich vom Radieren spreche, aber es handelt sich wahrscheinlich um etwas ganz anderes. Fräulein Klemann hat mir davon erzählt, es soll gar kein besonderer Film sein, sie hat sich sehr gelangweilt. Aber den Titel finde ich so komisch, das ist einmal etwas ganz anderes. Oh, Fräulein Klemann, wer ist denn Fräulein Klemann? Aber die kennen Sie nicht, die Blonde aus der Verwaltung. Nein, ich kenne keine Blonde aus der Verwaltung. Na, ich meine die die, die immer wegen der Abrechnungen anruft. Sie vertritt seit 3 Wochen den 2. Prokuristen. Ach, die, ja. Aber blond? Na, wenn sie nur mit dir telefonieren. Ja, wenn Sie vielleicht ganz rasch, Fräulein Anna, das heißt, wenn Sie vielleicht hier noch etwas Ordnung machen können und die Schlüssel nehmen. Ich möchte gern gleich gehen. Ich möchte noch eh die Geschäfte schließen. Meine Frau hat nämlich morgen Geburtstag und da sollte ich noch Blumen. Tja, ich sollte vielleicht noch etwas anderes. Beeilen Sie sich nur. Diese paar Minuten, die ich da länger bleibe, machen mir nichts aus. Das spielt wirklich keine Rolle. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ja, und wenn mich der Chef noch brauchen sollte, dann sagen Sie ihm... sagen Sie ihm lieber nichts. Warum sollte ich nicht doch immer pünktlich weggehen, wenn ich morgens immer pünktlich komme? So. Und da sitzt schon wieder ein Knopf locker. Sitzen bei Ihrem Mantel die Knöpfe auch immer so locker? Ich nehme die Knöpfe selbst an. Ich finde, alle Männer sollten das tun. Man darf sich nicht in allen Dingen den Frauen so ausliefern. Aber wegen der Knöpfe? Sie können es mich ja einmal versuchen lassen. Meine Knöpfe sitzen nicht locker. Nein, sie sind so komisch. Damit liefern Sie sich doch nicht aus. Ich meine den Frauen, wie komisch. Sie sagen manchmal so komische Sachen. Ja, also auf Wiedersehen, ja? Und bitte seien Sie so lieb. Wie schon gesagt. Ja, auf Wiedersehen. Oh, Herr Generaldirektor. Ja, haben Sie nicht gehört? Ich habe Sie 2-mal angerufen. Warum heben Sie das Telefon nicht ab? Oh, ich weiß nicht, es hat nicht geläutet. Vielleicht haben Sie eine falsche Klappe gewählt. Nein, es hat sicher nicht geläutet. Ich war keinen Augenblick weg, nicht einmal einen Schritt. Ist denn niemand mehr da? Wo ist Ihr Hervorgesetzter? Schon aus dem Staub gemacht, was? Es wird gleich 6 Uhr. So, es wird gleich 6 Uhr. So, so. Es wird 6 Uhr. Sie wissen also immer ganz genau, welche Zeit wir haben. Sie scheinen den ganzen Tag auf die Uhr zu schauen. Aber ich sage Ihnen, die Zeit vergeht nicht schneller, wenn Sie dauernd auf die Uhr sehen. Die Zeit lässt sich nämlich nicht antreiben. Die ist sehr genau. Sehr viel genauer als Ihr Herr Vorgesetzter. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Ich habe nur die Glocken von der Franziskanerkirche gehört. Die Glocke schlägt sehr laut und wir haben das Fenster ein bisschen offen. Es ist doch schon mörderisch kalt, also machen Sie das Fenster sofort zu. Ich werde mich noch erkälten. Ja, es ist ein kühler Herbst, aber wir können froh sein, dass es noch nicht kälter ist. Man kann heuer noch sehr gut mit offenem Mantel gehen. Ich habe ja auch noch immer leichte Schuhe an. Aber natürlich, wenn man sehr empfindliche Bronchien hat, dann muss man immer abkühlen. Man kann sich so leicht erkälten. Es gibt Leute, die sich sogar im Sommer erkälten. Ich habe erst unlängst etwas über diese Art von Erkältungen gelesen. Sie sind gar nicht ungefährlich. Ich glaube, ich habe es im Blick in die Welt gelesen. Es soll vor allem von einem Temperaturwechsel abhängen, der von einem Raum zum anderen variiert. Komisch, dass das so gefährlich ist, selbst im Sommer. Nun haben wir doch schon Oktober, man kann abends noch im Freien sitzen. Aber dennoch muss man manchmal. Also machen Sie doch endlich das Fenster zu. Es ist ja nur ein ganz schmales Spalt, durch den die Luft hereinkommt. Es ist an sich gut, wenn etwas Luft hereinkommt, wenn so viel geraucht wird. Die Herren rauchen immer so viel. Ich bin froh, dass ich mir das Rauchen gar nicht angewöhnt habe. Ich war einmal schon nahe dran, aber ich bin doch sehr froh jetzt. Ist wenigstens der Lorenz noch da? Ja, gewiss. Ich glaube, er ist in all den Jahren noch nie vor Ihnen weggegangen. Er ist sozusagen immer da. So, er ist immer da. Ja. Was macht er immer da? Ja, ich weiß nicht. Ich habe es nicht gern, wenn die Leute mir beweisen, dass sie immer da sind. Ja. Es ist aufdringlich, immer da zu sein. Ja. Damit kann man mir nicht imponieren. Bei mir zählt nur die Leistung. Nur die Leistung. Oh, er ist ja sehr fleißig und so bescheiden. Und er würde es eigentlich komisch finden, wenn jemand bemerkte, dass er immer da ist und so fleißig ist. Es findet eigentlich niemand ein Wort der Anerkennung für ihn. Und er würde es wahrscheinlich auch komisch finden. Ich habe noch keine 10 Sätze mit ihm gesprochen, aber ich habe doch den Eindruck, nein, ich übertreibe. Ich habe natürlich mehr als 10 Sätze mit ihm gesprochen. Im Laufe von 2 Jahren werden es schon viel mehr Sätze gewesen sein. Ich wollte nur sagen, dass man das Gefühl hat, nicht mehr als 10 Sätze mit ihm gesprochen zu haben. Nur das sagt doch fast alles. Verzeihung. Hallo? Ja, nein, er ist schon weggegangen. Herr Lorenz? Ja, bitte. Aber können Sie noch einen Augenblick herüberkommen? Ja, ich habe etwas für Sie. Es wäre zu nett, wenn Sie das übernehmen könnten und mir... Ha, weg. Er kommt schon. Also sagen Sie, wer kann gehen? Es ist mir viel lieber, er geht, als er macht auf eine so unverschämte 8 Überstunden. Bringen Sie mir meinen Mantel. Ja. Der Lorenz soll dann zuschließen. Ja, sofort. Guten Abend, Herr General. Na, guten Abend. Das Fräulein Anna ist nicht mehr da. Ich sollte wahrscheinlich die Schreibmaschine wegtragen. Die soll zur Reparatur. Das E schlägt ganz schwach an. Ja. So, bitte, hier ist der Mantel. Darf ich bitte helfen? Nein, danke, das danke. Das geht danke. Schon. Auch die Handschuhe habe ich gefunden. Ich wusste, dass Sie die Handschuhe gerne auf das Fensterbrett legen. Ich finde das so originell. Originell? Was? Also, gute Nacht und schauen Sie, dass Sie bald... hinauskommen. Gute Nacht, Herr Generaldirektor. Ja, Herr Laurenz, Sie können gehen, das wollte ich Ihnen sagen. Der Chef meint, Sie müssten nicht immer als Letzter das Haus verlassen. Sie wissen erst manchmal sehr subjektiv. Vielleicht würde er sich auch ärgern, wenn Sie nicht als Letzter das Haus verließen. Aber nun ärgert er sich, weil Sie als Letzter. Sie dürfen das nicht missverstehen. Ich glaube, Sie sollten überhaupt alles viel mehr auf die leichte Schulter nehmen. Ja, ja, ich verstehe schon. Nein, eigentlich verstehe ich es nicht, aber es ist sehr lieb von Ihnen, Fräulein Anna. Sie sind immer so nett, so freundlich zu mir. Yes. Ja. Ja, also vergessen Sie nur bitte nicht, die Schlüssel abzuziehen und zum Portier zu geben. Gute Nacht. Gute Nacht. Natürlich, ich hab's doch noch nie vergessen. Na, wirklich kaum zu sehen, das E. Ja, die Fenster sind zu. Ja, die Schlüssel. So. Zeit, dass man mal den Installateur holt. Und die Seife werde ich nicht vergessen. Das wird der Tremmel gewesen sein. Die sperre ich heute bei zu mir ins Pflaster. Herr Laurenz, will ich noch mal anhalten? Oh, danke, nein, danke. Peppi, du kannst schon gehen. Gute Nacht, Herr Laurenz. Gute Nacht. Herr Weiner? Nein, Herr Weiner. Die Schlüssel, Herr Novak? Ah, der Herr Lorenz, jetzt sind Sie aber einmal früher dran. Ja, der Chef hat mir erlaubt. Ja, erlaubt ist gut, das ist ja eh schon Zeit, ne? Gute Nacht, Herr Novak. Gute Nacht, Herr Lorenz. Und gingen Sie sagen, Sie müssen da drin singen. Sie soll bei mir auch mal anstammen. Ja, Finger dick liegt ja eh schon da drin. Gern, Herr Novak. Gute Nacht, also. Sind Sie meine Liebe, wie Sie beim hohen See waren, wie eine Nacht. Man sagt, dass Sie mit dem Gehirn gehen. Das letzte Mal, das allerletzte Mal, du sollst mich noch kennen. Du hast dem Korrekt zugekommen. Du, am Backen gibt's nur Eis. Ja, wenn du mir einen Schilling brauchst. Aber freilich, guck mal, rot denn? Ja, da. Aber die Polizei hat sich natürlich genau umgeschaut. Alles klar. Herr Inspektor, verzeihen, ich hab's nicht gesehen. Hallo, Lawrence. Sie waren das? Yes, ist der Herr Mandl. Ja. Der hat Sie ja ordentlich angebrüllt. Was? Ist das Ihr Heimweg? Oder sind Sie noch für die liebe Firma unterwegs? Nein, bitte, ich bin nicht für die Liebe. Ich bin nicht für die Firma unterwegs. Aber mein Heimweg ist es auch nicht. Ich wohne im 7. Bezirk. Ich bin heute früher weggegangen. Ich möchte noch ein bisschen spazieren gehen. So, na, dann bin ich wenigstens nicht der Einzige. Ich muss nämlich noch einkaufen. So. Ja, meine Frau, wissen Sie, hat Geburtstag. Nein, ich bin die Privo. Jawohl, so. Die Jugend hat sie da. Da irre ich schon eine Viertelstunde von Auslage zu Auslage und bin völlig hilflos. Roman, in Sizilien, sagen Sie. Was sonst? Sie haben doch keine Ahnung. Mir fällt eigentlich nicht ein, was man einer Frau so im letzten Augenblick schenken kann. Sie überlegen sich Ihre Einkäufe sicher schon vier Wochen im Voraus. Ich weiß, das ist ein Fehler von mir, dass ich immer alles im letzten Augenblick kaufe. Danke, aber du weißt ja, wer kann sich heute noch auf sein Gedächtnis verlassen? Meine Nerven, sag ich dir, sind in einem Zustand. Katastrophal, von Indochina bis Argentinien. Ich kaufe eigentlich nie ein, wissen Sie, solche Dinge kaufe ich nicht ein. Ich bin ja nicht verheiratet. 50.000 Schillinge, diese von Reich. Und am Morgen bringt mir die Hausfrau ein Frühstück und zum Mittag esse ich ein Brot, bitte ein doppelt belegtes Brot, aber und am Abend mache ich einen Tee und sonst brauche ich eigentlich nichts. Ja, aber lieber Lawrence, da muss mir eine Menge Geld bleiben Oder haben Sie im Geheimen jemanden zu unterstützen? Nein. Das soll vorkommen. Jetzt werden Sie ganz rot. Ich werde doch nicht rot. Ja, ich lasse Sie schon in Ruhe. Wissen Sie was? Begleiten Sie mich noch ein Stück. Helfen Sie mir, meine Besorgungen machen. Ich weiß nicht, Zeit hätte ich ja schon, aber ob ich mich sehr dazu eigne für eine Frau, vielleicht sollten Sie doch besser allein. Franzi! Ja, wie alt sind Sie denn eigentlich? Man kennt sich nicht recht aus mit Ihnen. Manchmal sehen Sie aus wie ein verschüchterter Knabe und dann wieder wie ein abgehärmter Mann. Ja, das Leben, ja. So ist das Leben. Jeder hat seinen Teil zu tragen, was? Mhm. Sie sicher auch. Ich bin überzeugt, es ist nicht leicht, wie? Ja, bitte, aber im Winter, da fahre ich in die Berge. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ich jetzt schon 6 Jahre bei der Firma bin. Ich habe erst jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen, aber ich glaube, ich kriege jetzt weniger heraus. Bitte, das ist so eine Steuersache. Das, was bleibt bitte, das spare ich mir für den Winter. So, dafür arbeiten Sie also. Ja, das ist schön, einen Plan zu haben. Ist auch so eine Art Luxus. Nein, bitte. Die hat sich doch die Haare. Ich möchte auch gerne mal in die Berge. Meine Frau möchte lieber im Sommer in ein Bad fahren, aber daraus wird nichts. Nein, überhaupt, aus allen Plänen wird immer nichts, bei uns zumindest. Schauen Sie. Naja, Sie machen es sicher viel besser. Sie sind immer so schweigsam. Leute machen alles immer viel besser. Ich bin ganz erstaunt, dass Sie überhaupt für ein Gespräch zu haben sind. Oh, ja, bitte, ich bin schon für ein Gespräch zu haben. Sagen Sie, wie finden Sie das, ein Seidentuch? Kommen Sie mal her. Was sagen Sie zu diesen Tüchern? Schön. Glauben Sie, dass sowas das Richtige wäre? Nein. 80 Schilling. Wissen Sie, ein Seidentuch, ja, vielleicht dieses Grüne. Das könnte vielleicht schon, ich meine, bitte, das ist ja Geschmackssache. Das ist ja wahnsinnig teuer. Haben Sie so etwas schon gesehen, diese Preise? Ja. Ich glaube, ein Seidentuch ist doch nicht das Richtige. Nein. Vielleicht ein paar Strümpfe. Ja. Strümpfe sind gut. Die kann meine Frau immer brauchen. Oh ja, bitte, Strümpfe sind vielleicht noch besser. Schau, das Kleid. Komm, wir versammeln uns die Woche. Oder Taschentücher. Taschentücher sind sehr praktisch, ne? Ja, die braucht man ja auch immer. Bitte, Taschentücher sind sehr praktisch. Ich werde Taschentücher und Blumen kaufen. Ich finde das generös. Generös? Ja, wirklich, bitte, Taschentücher und Blumen. Das naja, vielleicht ist das doch zu wenig. Ich kann ja noch etwas Süßes. Ein paar Bonbons vielleicht. Ja, vielleicht, bitte. Wollen Sie mitkommen? Vor allem muss ich einmal diese Taschentücher kaufen. Oder wollen Sie lieber warten? Ich schwöre, ich bin gleich wieder da. Sofort. Oder bei mir muss immer alles sehr schnell gehen. Sehr schnell. Da warte ich am besten. Ich gehe ein wenig hier auf und ab, bitte, bis Sie zurück sind. Und ich gehe ein Stück vor bis zum Quai. Bitte, wenn es Ihnen recht ist. Ja, natürlich. Bitte. Guten Abend, der Herr. Schön. Gehen Sie nicht vorüber, meine Herrschaften, ohne mein Patent gesehen zu haben. Klingenfix schleift jede Rasierklinge. Klingenfix schleift Papier dünn, hauchdünn. Klingenfix macht jede Klinge zum Vergnügen. Es gibt kein Schneiden. Jeder Mann, doch gleich spricht vor Klingenfix. Ja, zu Wunder schon, wer wird denn so ein Blödsinn? Sie sind zum Rasen, wer nimmt diese Hetze auf mich? Blaue und rote Luftballons. Zwar, schuldig, gnädiger. Wollen die gnädige Herren gefallen, braucht ein Luftballon mit? Nein, danke, ich brauche keine Luftballons. Zwischen heute und morgen liegt die Nacht und der Traum. Macht euch drum keine Sorgen, macht euch drum keine Sorgen. Zwischen heute und morgen alles liegt die Nacht. Fische, so viele haben sie noch nie gekauft, meine Herrschaften. Forellen, Blaufällchen, schaust die schöne Fischerin an. Die hat den großen Hecht und die Fleisch in Karten gegangen für sie, meine Herrschaften. Heute ist alles billiger. Ich decke dich mit weißen Wolken zum. Ich zünde dir die fernsten Sterne an. Und jeder Mensch braucht einmal Ruhm. Ganz gleich, ob Kind, ob Weib, ob Mann. Eine kleine Gabe, lieber Herr. Ich habe 5 Kinder zu Hause und eine kranke Frau. Ich habe wirklich kein Geld bei mir, aber bitte, wenn ich Ihnen ein Wurstbrot geben darf. Oje, ich danke. Für Verzeihen Sie bitte. Ja. Gehören Sie zu diesem Geschäft? Ja, bitte. Ihr Schaufenster ist schlecht beleuchtet. Schließen Sie schon? Nein, ich öffne erst. Aber womit kann ich Ihnen dienen? Danke, ich habe mir eigentlich nur im Vorübergehen Ihre Auslagen angesehen. Ich warte auf einen Bekannten, der jeden Augenblick... Er ist in dem Modengeschäft dort von... Es ist nur, weil ich nicht recht sehen kann, was Sie hier eigentlich im Schaufenster haben. Mhm. Es war nur eine Art Neugier. Verzeihen Sie, aber ich kann mir nicht denken, was in diesen Paketen ist. Da, da, diese Dinge in dem durchsichtigen Papier. Das Licht ist so schlecht. Was wollen Sie denn bei besserem Licht sehen? Ich weiß nicht. Verzeihen Sie bitte nochmals. Vielleicht finden Sie etwas Passendes. Ich will Ihnen gern unsere Waren zeigen. Nein, das ist nicht notwendig. Was ist denn das für eine Musik? Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Ich weiß nicht, wo der Herr bleibt. Mich wundert, dass er noch nicht zurück ist. Er hat doch versprochen, gleich wieder da zu sein. Und nun stehe ich schon 10 Minuten, glaube ich, da herum. Ich will Sie nicht überreden. Nein, nein, bitte, es war mein Fehler. Meine Neugier. Ich verstehe nicht, wie ich nur so neugierig sein konnte. Das kommt vom Warten. Also, gute Nacht. Auf Wiedersehen, mein Herr. Wo bleibt er denn nur so lange? Er wollte doch gleich zurück sein. Luftballons! Blaue und rote Luftballons! 2 Schilling, gnädiger Herr. Zwischen heute und morgen wird die Nacht unterbrochen. Macht euch drum keine Sorgen! Sehen Sie, schön und nicht schön an, Sie haben den fleißigen Fahrten und den großen für Sie geangelt, alles ist billiger heute für Sie, meine Herren. In diesem Fall ist 2 mal 2 nicht viel. Mit Klingen fix wird jede Klinge schärfer, mein Herr. Mit diesen Klingen können Sie haarscharf trennen. Ich zünde dir die Fernsehsterne an und stecke dich mit weißen Wolken zu. Entschuldigt, dass ich zurückgekommen bin. Was ist denn das für eine Musik? Haben Sie das Radio eingestellt? Nein, ich habe kein Radio und ich höre auch keine Musik. Hören Sie nur, was ist das? Es ist vielleicht Staub, der schwirrt, oder Gebälk, das stöhnt. Oder der Boden, der unter dem Lärm der Stadt zittert, banal gesagt. Es ist so dämmerig. Vielleicht ist es wirklich der Staub, der mir in den Ohren klingt. Das Geschäft scheint nicht gut zu gehen. Warum sorgen Sie nicht dafür, dass es sauberer und heller hier herinnen ist? Nicht einmal einen Schirm haben Sie für Ihre Lampe? Und fliegen? So spät im Herbst fliegen? So spät im Herbst gibt's doch gar keine Fliegen. Warum nörgeln Sie schon, ehe Sie wissen, warum das so ist? Nehmen Sie bitte Platz. Warum bitte? Ich wollte nur... Bitte hier auf diesem Stuhl. Ich muss jetzt nur das Licht abdrehen. Das Licht? Nein, nicht das Licht. Nicht das Licht. Ihnen ist, als seien Sie in tiefes Wasser geraten und könnten dennoch die Augen offen halten. Und Silber und Rot ist vor Ihren Augen und die blauen Fahnen des Traums wehen in Ihrem Schlaf. Breite, Höhe und Tiefe sind ausgelöscht. Und sie fassen den Raum nicht mehr. Und die Zeit steht still und geht doch schneller. So schnell, als ginge sie ihrem Ende entgegen. Als müsste sie ihr Ziel erreichen. Es ist zu viel Licht für meine Augen. Und zu viel Traum für mein Wachen und Schlafen. Es ist viel zu viel. Und es ist zu viel auf einmal. Sie sehen sich am besten einen Traum nach dem anderen an. Schauen Sie nach links. Fangen Sie dort unten an. Es ist ein kleiner Traum. Sie fangen am besten mit den kleinen Träumen an, sonst wird Ihnen die Wahl schwer werden. Herr Freund, Herr Mandl, Freund Mandl, schneller, schneller! Ich kann nicht mehr. Er kommt. Sie kommen, Herr Mandl! Ich kann nicht mehr. Meine Hände bluten, meine Knie bluten. Schneller, schneller, bis zum Tunnel. Ich kann kein Tunnel mehr! Ich kann keine Hände mehr! Da ist der Tunnel! Hier! Mein Gott! Helft mir! Meine Hände bluten! Da ist der Tunnel! Gib mir eine Leiter! Blute! Ich verblute ja! Sie kommen! Hinauf, den Tümpel hinauf. Hinauf müssen wir. Sie kommen! Mit 200 Stundenkilometer! Ich blute mit 200 Stundenkilometer! Werft euch vor den Tunnel! Werft euch mit dem Herz vor den Tunnel! Laurenz, helfen Sie mir! Mein Herz tut mir weh! Das Herz durch den Tunnel! Das Herz zuerst! Wir müssen vor die Lokomotive werfen! Laurenz! Sie müssen die Lokomotive aufhalten! Aufhalten! Aufhalten! Mein Herz blutet mit 200 Stundenkilometer! Wir greifen aus der Luft an! Er greift unser Herz an! Deckung! Unter die Decke! Unter die Erde! Unter die Erde! Die Erde blutet ja! Meine Erde blutet ja! Achtung! Bomben auslösen! Die Bomben! Was haben Sie denn? Fühlen Sie sich nicht wohl? Oh ja. Nein, fürchterlich. Hier bin ich. Das ist gut. Sie haben plötzlich Erbarmen gerufen und darum habe ich das Licht wieder aufgedreht, um zu sehen, was mit Ihnen ist. Es war ein schrecklicher Traum, nicht wahr? Tja, das tut mir leid. Den wollen Sie also nicht nehmen. Natürlich, ich wollte Ihnen eigentlich einen anderen zeigen. Ja, einen anderen, bitte. Versprechen Sie mir aber, dass er nicht wieder so böse ausgeht. Sie zittern ja am ganzen Körper. Hier, nehmen Sie mein Taschentuch. Wischen Sie sich die Stirn ab. Taschentuch? Ja, ich müsste doch eigentlich gehen. Mein Bekannter wollte doch nur schnell Taschentücher. Kann ich Ihnen jetzt den nächsten Traum zeigen? Ja, bitte. Nein, danke. Später, ich muss zuerst das Licht abdrehen. Generaldirektor Laurenz, sich verbindet. Generaldirektor Laurenz, sich verbindet. Generaldirektor Laurenz, sich verbindet. Hier, seine Exzellenz, Generaldirektor Laurenz. Unmöglich, kann nicht verbunden werden. Warten Sie. Warten Sie, kann nicht verbunden werden. Kann nicht verbunden werden. Warten Sie. Bedauere, Herr Minister, Sie können nicht verbunden werden. Warten Sie. Warten Sie. Warten Sie. Sie können nicht verbunden werden. Das ist das letzte Gespräch, das ich heute nicht entgegengenommen habe. Ich nehme überhaupt keine Gespräche mehr entgegen. Alle sollen warten. Warten, verstehen Sie? Alle sollen warten, jawohl, Exzellenz. Alle sollen warten. Alle sollen warten. Alle sollen warten. Die Teppiche müssen weicher werden. Das ist ja zu laut. Viel zu laut, verstehen Sie, Anna? Ordnen Sie an, dass alles leiser wird und wartet. Jawohl, Exzellenz, alles leiser und warten. Alles leiser und warten. Alles leiser und warten. Alles leiser und warten. Diktieren Sie durch das Phon, durch das Diktierphon. Wir machen Sie zum letzten Mal darauf aufmerksam. Widrigenfalls. Zum letzten Mal darauf aufmerksam, widrigenfalls. Zum letzten Mal darauf aufmerksam, widrigenfalls. Zum letzten Mal darauf aufmerksam, widrigenfalls. Zum letzten Mal darauf aufmerksam, widrigenfalls. Schneller! Sie brauchen ja entsetzlich lang zu diesem lächerlichen Diktat. Es könnte alles viel leiser vor sich gehen. Aber Sie machen sich ja keine Mühe. Doch, ich gebe mir Mühe, Exzellenz. Laurenz, ich gebe mir wirklich Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe. Bringen Sie mich in das große Sitzungszimmer. War ich nicht schnell genug? Habe ich Sie verärgert? Sie sehen mich so schrecklich an. Wie Sie es verdienen, meine Liebe. Wie Sie es verdienen. Wischen Sie sich die Tränen weg. Wie Sie befehlen, Exzellenz. Ja, wie ich befehle. Wiederholen Sie. Wie Sie befehlen, Exzellenz. Wie Sie befehlen. Wie Sie befehlen. Wie Sie befehlen. Lassen Sie die Tänzerinnen hereinbringen. Ich will, ich muss, ich kann, ich werde endgültig und nie mehr. Die Tänzerinnen, habe ich gesagt. Die Tänzerinnen, habe ich gesagt. Die Tänzerinnen, habe ich gesagt. Und eine schöne Musik. Es ist keine Musik da. Die Musik ist ausgegangen, schon die Tänzerin, habe ich gesagt. Dann wird man eben neue Musik holen. Dann wird man eben neue Musik holen. Es gibt Musik keine holen. Musik mehr. Neue Musik holen. Dann wird eine neue Musik geschrieben. Lassen Sie den Musikanten kommen. Der Musikant soll sofort kommen. Der Musikant soll sofort Musik kommen. Musikanten kommen. Musikanten kommen. Exzellenz. Musikanten kommen. Was kann ich tun? Wer sind Sie? Wie sehen Sie denn aus? Ich bin der Musikant. Sie sollen mir neue Musik schreiben. Sie muss so alt sein, dass sich keiner mehr daran erinnern kann. Muss so alt sein, dass sich keiner mehr daran erinnern kann. Jawohl, Exzellenz. Uralt. Schreibe sofort. Schluss mit der Musik. Aus, aus! Das ist keine Zeit für Musik. Das ist überhaupt keine Musik und keine Zeit. Hinaus! Ihre Musik lügt ja! Sie, Herr Mandl, Sie sehen ja, dass seine Exzellenz unzufrieden mit Ihnen ist. Ich lasse Ihre Instrumente kurz und klein schlagen, wenn Sie noch einmal lügen. Sehen Sie doch, Herr Mandl. Ich lasse alles kurz und klein schlagen. Was befehlen, Herr Generaldirektor, jetzt? Meinen Turban, bitte. Und den großen Diamanten legen Sie bitte neben mich, auf dass ich ihn mit dem Ellbogen berühren kann. Nein, nicht diesen, den anderen, den mir mein lieber Freund, der Maharaja von Yoshambur, zu seinem Namensfeste verehrt hat. Wie sehe ich aus? Wunderbar, was? Lachen Sie, meine Taube, meine Lachtaube. Warum lachen Sie nicht, verstanden? So ist es recht. Das Lachen tut wohl. Es müsste überhaupt mehr gelacht werden. Halt dich. Nehmen Sie einen Bleistift. Liebst dich. Habe einen Einfall. Schreiben Sie. Jeden zweiten Donnerstag zwischen dem 1. und 37. Februar hat das Wohlfahrtsministerium einen Lachtag festzusetzen. Jeden zweiten Donnerstag zwischen dem 1. und 37. Februar hat das Wohlfahrtsministerium einen Lachtag festzusetzen. Wer an einem solchen Tag mit traurigem Gesicht oder Tränen angetroffen wird, ist mit einer Geldstrafe von 100 zu bestrafen. Wer an einem solchen Tag mit traurigem Gesicht oder Tränen angetroffen wird, ist mit einer Geldstrafe von 100 zu bestrafen. Heute haben wir ja Donnerstag. Ich bin schon ausgezeichnet gut aufgelegt. Es ist eine wunderbare Idee von Ihnen. Ja, originell waren Sie ja immer. Lachen Sie nicht, schreiben Sie! Und wenn Sie fertig sind und das Gesetz in das Laurentische gutbürgerliche Gesetzbuch aufgenommen ist, lassen Sie der Regierung mitteilen, dass ich bereit bin, die Regierung zu übernehmen. Jawohl, mein Gebieter. Und jetzt die Stenogrammblöcke heraus, die Übersetzer herein, den Nachrichtenapparat! Ich habe jetzt genug von der ewigen Verzögerungspolitik. Wir müssen zu einem Resultat kommen. Auf die Plätze, meine Herren! Ich eröffne den diesjährigen 55. Kongress für die Erschließung überseeischer Länder zugunsten des Laurenz und Laurenz Transglobe-Konzern! Fertig, bitte! Ich eröffne die 32. Zwischensitzung des 55. Ach, 55. Kongresses! Die dritte Zwischenkonferenz! Der 32. Zwischensitzung des 55. Kongresses. Übersetzen bitte. Du tust hier kurz schon eine Tradition jede Woche. Das Mola merete schon der Tetter und der Kova. Dora des Sintere, Cosman. Fertig bitte. Generaldirektor, zwei Telegramme und eine Telefunke. Hier bitte, es ist dringend. Nichts ist dringend, aber geben Sie in Gottes Namen. Ja, ich habe es ja gewusst. Man wird ohne mich nicht fertig. Anna, Sie kommen mit. Wir brechen die Konferenz sofort ab. Wir fliegen. Nein, lassen Sie meine Privatrakete kommen. Verständigen Sie den Raketenführer. Wo ist denn dieser Flegel wieder? Hier zu Ihren Diensten, verehrter Herr Generaldirektor. Ich bin ständig in Bereitschaft. Ja, sagen Sie das gefälligst mit einer tiefen Verbeugung. Oder ich jage Sie davon wie einen Hund. Was? Sie haben wohl noch immer nicht vergessen, dass Sie einmal Generaldirektor waren. Generaldirektor eines lächerlichen Konzerns, den ich übernommen, was sage ich, hinaufgeführt zu einer der gigantischsten, einer noch nie dagewesenen, weltumspannenden Organisation gemacht habe. Verbeugen Sie sich! Abfahrt! Steuern Sie! Ich werde Ihnen mit dem Fächer Kühlung verschaffen, wenn Ihnen die Luft zu heiß wird. Reden Sie nicht so lang, fächeln Sie. Halt! Ich habe es mir überlegt. Man soll sehen, wie man ohne mich fertig wird. Es genügt, wenn ich meinen Gesandten schicke. Wir wechseln den Kurs. Wir werden heute noch, haben Sie verstanden, Herr Raketenführer, den Mond in Besitz nehmen. Den Mond? Oh, den Mond. Ich habe mir schon immer ein Landhaus auf dem Mond gewünscht. Ja, ich will gnädig sein, Anna. Sie sollen's haben. Aber dass ich nicht vergesse, ich bin Ihrer wirklich schon seit Tagen überdrüssig. Ich werde Ihnen das Landschloss auf dem Mond bauen lassen, dann ist's aber genug. Sie werden des Landes, der Erde verwiesen und bleiben dort, wo ich Sie jetzt absetze. Verstanden, mein Kind? Herr, ach, Laurenz. Laurenz, das kann ich nicht ertragen. Ich verehre Sie heute noch wie am ersten Tag. Ich liebe Sie und Sie verstoßen mich. Ich will nichts als zu Ihren Füßen sitzen dürfen, Ihre Sklavin sein, Ihre Befehle erfüllen dürfen, Ihre Stirn, hinter der sich die größten Gedanken, die je gedacht worden sind, denken, sehen dürfen. Ich will nichts, nur das. Verstoßen Sie mich nicht. Machen Sie zu meiner Nachfolgerin, wen Sie wollen. Lassen Sie mich ihr und Ihnen dienen. Laurenz. Heute wird gelacht. Was unterstehen Sie sich? Hören Sie sofort auf zu jammern oder ich lasse Sie... Kilo, ich lasse Sie köpfen. Dann ist alles zu Ende. Ich kann nicht mehr. Ich kann ohne Sie nicht leben. Was wollen Sie denn? Was machen Sie denn da? Ich suche die Tür. Ich will... Laurenz, ich kann nicht anders. In einer Minute ist alles zu Ende. Sie können doch nicht hier auf der halben Strecke zwischen Erde und Mond. Gott, wie fantasielos. Ich wusste es immer, dass Sie die Zeit Ihres Lebens eine mittelmäßige Person bleiben werden. In Gottes Namen tun Sie, was Sie nicht lassen können. Hier ist die Tür. Leben Sie wohl. Machen Sie sich Erde und Himmel untertan. Meine Zeit ist um. Ich konnte Ihnen nichts bedeuten. Die gute Seele, sie konnte mir nichts bedeuten. Eine traurige Langeweile überkommt mich. Herr Raketenführer, was hielten Sie davon, wenn ich, um mein schläfriges Gemüt wieder anzukurbeln, den Krieg erklärte? Wem soll der Krieg erklärt werden, Herr Generaldirektor? Sie sind wohl schwer von Begriffen. Das ist doch völlig egal. Der Krieg wird an sich ohne Einschränkung gegen alle wie immer möglichen Objekte erklärt und wird von den neuesten Stützpunkten von Gestirnen am mittelöstlichen Himmel sowie dem eben in Besitz genommenen Mond ausgeführt. Mein Befinden ist zufriedenstellend. Nun, mein Herr. So etwas, das ist so... Nein, eigentlich möchte ich diesen Traum doch lieber nicht. Sehr lustig, ich kann mich nur wundern. Nein, gar so lustig war er eigentlich aber doch nicht. Ich will Ihnen gern noch einen zeigen. Bitte. Linken, Schwinken, rechts halten und 45 Grad schwenken. Ist die Fracht schon verladen? Wir sind gleich fertig. Die Passagiere können schon an Bord gehen. Würden Sie so freundlich sein und mich durch die Kontrolle bringen? Der Kapitän selbst hat mir erlaubt, mit der Securitas zu fahren. Sie ist das schönste Schiff der Welt, hat man mir erzählt. Darf ich Ihnen meinen Arm reichen? Kommen Sie, wir freuen uns, einen so schönen Passagier von unserem Schiff begrüßen zu können. Danke, Sie sind ein Kavalier, Herr Mandl, Herr Matrose. Ihre Uniform gefällt mir. Danke auch, Sie sind sehr liebenswürdig, schöne Dame. Ich heiße Anna. Anna, um wegzufahren, brauchst du einen Pass. Du kannst nicht ohne Papiere auf das Schiff. Anna, geh nicht ohne mir lebewohl zu sagen. Sieh mich bitte noch einmal an. Gib mir bitte noch einmal die Hand. Ich weiß nicht, warum du heute fahren willst. Die Wolken treiben so schnell und am Horizont steht ein Streifen dunkel. Du solltest nicht heute fahren. Wart noch zu, fahr morgen. Das Schiff ist schön, es ist weiß und groß. Ich wollte immer auf weißen großen Schiffen fahren, die mit bunten, fröhlichen Wimpeln besetzt sind. Anna, ich verstehe dich nicht. Blick auf, blick in den Himmel, der voll von Gefahr ist. Hör auf mich. Allen anderen wendest du dein Gesicht zu. Du lächelst immer Trost an und du lässt mich vergeblich rufen. Was ist geschehen? Sag mir, was ist geschehen seit den Tagen, als wir durch die goldenen Städte gingen unter goldenen Dächern und die Glocken über die Plätze unserer Liebe läuteten? Ich liebe die großen weißen Schiffe, ich liebe Kleider, silbernen Fischschuppen und Halsbänder aus Tang. Ich liebe die Wellen, die an große weiße Schiffe schlagen. Ich liebe die wunderbaren Lieder der Matrosen und die hohen Masten, in denen sich Schnee gewolken verfangen. Ich liebe das Heulen der Sirenen und die Ferne, auf die die großen weißen Schiffe Kurs nehmen. Und ich liebe das Ufer der Sonne im Horizont, auf das mich der Wind mit seinen starken Armen heben wird. Ich liebe die Unendlichkeit des Meeres. Anna! Anna, du hast keinen Pass bei dir, man wird dich nicht durch die Sperre lassen. Hörst du mich, Anna? Du kannst nicht einfach auf das Schiff laufen, du hast eine Menge von Formalitäten zu erledigen. Anna! Matrosen, macht mir den Weg frei, meldet mich dem Kapitän. Ich habe freie Fahrt und ein Visum für die Unendlichkeit. Der Kapitän ist mitten an Bord zu gehen, kommen Sie, wir fahren ab. Warum hast du nicht auf mich gehört, Anna? Der Streifen dunkel hat sich vom Horizont gerissen und dein Schiff ist weit auf dem Meer. 100 Meilen liegen zwischen uns. 100 Meilen und die vielen einsamen Abende ohne dich, die ganze Stadt und meine Arbeit und meine Sehnsucht liegt zwischen uns. Ich hätte mich nicht so sehnen sollen. Der Himmel war blau bis zu dieser Stunde, aber nun ziehen Wolken auf und die Möwen fliegen mit gellendem Schrei um das Heck. Vom Land ist nichts mehr zu sehen. Ich wusste nicht, dass es so viel dunkeläugiges Wasser gibt und Wellen, die klirren wie Schwert und mir das Wort im Mund zerschlagen. Sie soll hinuntergehen in die Kabine, der Wind wird Ihnen die Wangen verbrennen. Aber ich kann mich noch halten, lassen Sie mich, ich kann mich noch halten, ich kann noch die Ferne halten und den unendlichen Himmel, der mit dem Meer den Erdkreis schließt. Anna, komm zurück. Zurück, wohin? Einmal war ich in einer Stadt mit trockenen Häusern und Toren, über denen Engel hingen, in einem Park, in dem dämmerige Laubdächer mein Begehren sänftigen. Und wenn mich dein Arm umfing, wessen Arm umfing mich? Matrosen, wessen Arm umfing mich? Wessen Arm? Anna, warum hast du nicht auf mich gehört? Wessen Arm umfing mich, wessen Wimper rührte an die meine? Wer stahl für mich den sonnenwarmen Flieder im Park und gab mir den Wein des späten Nachmittags zu trinken? Hier ist kein Tag und keine Nacht, hier ist das Wasser zu jeder Stunde kalt und der Wind zu jeder Stunde stark. Hier sind die Matrosen zu jeder Stunde bereit und hängen wie Wimpel an den Masten. Wer hat mir die Abschiede in den dunklen Toren genommen und die Umarmungen? Leg dich zu Boden, Anna, siehst du die schrecklichen Wolken nicht, die unaufhaltsam auf dich Kurs nehmen? Soll ich immer so stehen, regungslos in unendlicher Bewegung? Anna, ich werde nicht in die Berge fahren, wir werden um unser Geld ein kleines Haus kaufen. Verlass das Schiff, Anna, springt, lauf, springt ab, komm zurück. Wir werden Blumen in unserem Garten haben und ich werde deinen blauen Luftballon kaufen. Wir werden Wein trinken und ich werde dich mit weißen Wolken zudecken. Lauf und spring ab. Wer ruft mich? Wer ruft mich? Du bist es, Laurenz, du rufst mich. Matrosen, seht ihr den kleinen dicken Punkt am Ufer, diesen kleinen grauen Punkt, der wie eine Träne im Sand zittert? Die Träne will, dass ich abspringe und zurückkomme. Ach nicht, Anna, du kannst mich vor den Matrosen nicht so bloßstellen. Das habe ich nicht verdient um dich. Immer bin ich müde, wenn ich abends fortgehe, immer verlasse ich als Letzte das Haus. Und wenn ich im Tor stehe, bleibt mir die Arbeit zu überdenken. Ich muss wissen, ob alle Termine in die Kalender meiner Vorgesetzten eingetragen sind, ob alle Schriftstücke abgelegt sind, ob die Wasserleitungen am Gang nicht tropfen und die Schreibmaschinen zur Reparatur getragen sind. Immer bin ich müde, wenn ich heimgehe, wenn sich die Straßen und Menschen im Staub des Abends verlieren und die Vögel mit hellen Schreien über die Dächer fliegen. Wenn du zurückkehrst, will ich dir dein Lachen verzeihen und ich will dir vergeben, dass du von mir gegangen bist. Anna, wenn du jetzt nicht zu lachen aufhörst und abspringst, ist es um dich geschehen. Die schwarzen Wellen zermalmen schon das Heck, die Planken brechen. Du bist für mich verloren, rette dich, du bist für dich und mich verloren. Ich liebe die wundervollen Lieder der Matrosen, ich liebe das Meer und die Ferne, die Unendlichkeit und die Gefahr. Und ich hasse die Stadt mit den Dächern, die auf meine Schultern drücken und die Umarmungen der kleinen grauen Tränen am Ufer. Ich hasse das Leben und die Menschen, die in die Berge fahren wollen, sich ein Haus bauen und mir im Garten des Abends die Augen mit Küssen bedecken. Aber ich liebe den Tod. Securitas im Sturm weggeschlagen. Position 263 Grad, 2 Minuten südlicher Breite, minus 17 Grad, 11 Minuten südlicher Länge. Erbitten dringend Hilfe, erbitten dringend Hilfe. Securitas, Nationalität, Nationalität. unbekannt, Nationalität unbekannt, unbekannt. Antworten Sie, Victoria, Position 193 Grad südlicher Breite, minus 17 Grad, 2 Minuten südlicher Länge. Wechselkurs, kommen mit AK zu Hilfe, halte aus. Sie sind in 4 Stunden bei euch, erbitten Lauf- und Positionsangabe. Securitas SOS, SOS, erbitten dringend Hilfe, erbitten dringend Hilfe. Position kaum verändert, sinken über Bug, Rettungsboote ausgesetzt, Wasser erreicht den Maschinenraum. In höchstens einer Stunde ist alles vorbei, in höchstens einer Stunde ist alles vorbei. Antworten Sie, haltet aus, sind in 3 Stunden bei euch, kommen mit AK, erbitten Lauf- und Positionsangabe. Aus. Der Funkspruch der Securitas hat ausgesetzt. Achtung! Ventile schließen! Boote freimachen! Höchste Alarmbereitschaft! Der Funkspruch der Securitas hat ausgesetzt. Warum drehen Sie denn jetzt das Licht an? Jetzt müssen Sie doch schon genug gesehen haben. Ich möchte den Traum zu Ende sehen. Es ist mein Traum. Es ist Anna, ich kenne sie vom Büro. Wenn ich nur wüsste, was zu tun ist. Wie bitte? Anna? Ich meine das Mädchen auf dem Schiff, das gesunken ist. Ach, das ist doch gleichgültig. Jetzt drehen Sie doch bitte das Licht ab. Wenn Sie es wünschen, wenn Sie keine Eile haben. Jetzt habe ich einen Teil versäumt. Alles hat sich verändert. Anna. Aber selbst wenn ich auf den Grund des Meeres tauchen müsste, ich hole dich. Anna! Wo bin ich? Was ist mit mir geschehen? Wer ruft mich? Anna. Dass ich dich gefunden habe. Du bist noch schöner geworden. Deine Haut ist noch weißer und dein Haar schimmert unter einer Krone von Korallen. Liebster, was ist mit mir geschehen? Du bist untergegangen mit allen Matrosen. Sie schlafen in den Rachen der Haie und auf den rostenden Planken des Schiffes. Aber du lebst, weil ich dich liebe, mein schönes Fischlein. Sieh, ich bringe dir Milch aus Muscheln und die Früchte des Tangs. Ich deck dir den Tisch mit glänzenden Seesternen und Girlanden aus Algen. Du hast das dunkle Wasser und die Tiefe nicht gefürchtet? Du bist zu mir gekommen. Trotz allem? Trotz allem. Und du willst bei mir bleiben? Mein Gott, ich verdiene dein Bleiben nicht. Wenn du hier bleibst, wirst du nie mehr in die Berge fahren und nie mehr ein kleines Haus bauen können. Nie werden wir im Garten sitzen und den Mond hinter den Bäumen aufgehen sehen. Sei still und klag dich nicht an. Ich will nicht mehr in die Berge und ich will kein Haus für uns. Ich will bei dir bleiben. Denn wo du bist, ist die Welt. So viel Wärme kann mir die Erde nicht geben, wie der Druck deiner kühlen Hand. So viel Liebe lassen mich tausend Menschen nicht spüren, wie der Schlag deines Herzens, in dem der Rhythmus des Meeres ist und der feuchte Atem deines Munds von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, wir werden ewig jung sein und nie sterben. Wir werden für immer beisammen sein und nichts soll uns trennen. Unser Haus wird auf den Quellen des Lebens stehen. Wir werden in allen Geheimnissen seiner wechselnden Mauern wohnen. Und in den Spiegeln des Grunds kann ich deine schöne Gestalt vertausendfältig sehen. Ich werde dich lieben um deiner Treue willen. Und ich werde dir treu sein um deiner Liebe willen. Ich sehe dein Schuppenkleid. deine Halsbänder aus Tang und weiß, dass du mich liebst. Und ich weiß, dass du schön bist und atmest und das Leben und die Welt bist, weil du mich liebst. Weil du mich, weil du mich liebst. Weil du mich liebst, weil du mich liebst, weil du mich liebst. Wollen Sie diesen Traum nehmen? Ja, ich will ihn haben, wenn ich das kann. Ich schreiben Sie mir die Rechnung, bitte. Behalten Sie Platz, einen Augenblick, ich will nur meinen Block holen. Kann ich wirklich? Da bin ich sehr froh. 14 und 3 und 7, so, das macht ja. Einen Monat, wenn ich bitten dürfte. Wie? Was haben Sie gesagt? Lassen Sie sehen. Ja, Sie haben vielleicht erwartet, mit Geld bezahlen zu können, aber Sie werden wissen, dass Sie nirgends Träume für Geld bekommen. Sie müssen mit Zeit bezahlen. Träume kosten Zeit, manche sehr viel Zeit. Wir haben einen Traum, vielleicht darf ich ihn Ihnen zeigen, für den wir ein Leben verlangen. Ich fürchte, ich habe nicht so viel Zeit wie... Ich werde nicht einmal die Zeit für den kleinen Traum haben. Ich würde Ihnen viel, vielleicht sogar meine ganzen Ersparnisse dafür geben, aber ich muss arbeiten und meine Arbeit geht meiner Zeit vor und die wenigen Tage, die ich im Winter für mich haben werde, will ich in den Bergen verbringen und selbst wenn ich auf diese Erholung verzichtete, reicht meine Zeit nicht, um diesen teuren Traum zu bezahlen. Wie spät ist es denn eigentlich? Meine Uhr ist stehen geblieben. Ich glaube, es muss schon sehr spät sein. Es wird gleich 7:30 Uhr sein. So, 7:30 Uhr. Ich muss schließen. Ich habe sonst nur bis 6 Uhr morgens offen. Von 6 bis 6. Auch keine leichte Arbeit. Da muss ich... Nein, das ist ja nicht möglich. 7:30 Uhr früh. Ich muss ja sofort ins Büro, um Gottes Willen. Wenn ich nur nicht zu spät komme. Und den Traum nehmen Sie also nicht. Ach, wie das? Dankeschön, nein, verzeihen Sie, aber das geht über meine Verhältnisse. Unser Eins kann sich das nicht leisten. Verzeihen Sie, ja. Ja, dann also. Nochmals, vielen Dank. Bitte, bitte. Herr Inspektor, entschuldigen Sie bitte, aber ist es wirklich schon 7:30 Uhr früh? Da sind Sie besoffen, natürlich ist 7:30 Uhr, was wollen Sie? Nichts, danke. Ich muss schnell in mein Büro. Taxi! Herr Inspektor, bitte, wo ist denn da der nächste Taxistand? Am Stephansplatz, wenn Sie die zweite Straße links gehen und dann rechts, sich rechts halten. Nein, danke, da bin ich schneller zu Fuß. Zu Fuß? Ja, wo siehst du denn mich hin? Jetzt sind sie aber spät dran. Der Herr Mandl ist schon und der Chef auch. Ich habe ihm die Schlüssel gegeben, ich meine, sie sind vielleicht krank. Nein, ich bin ja schon da. Guten Morgen, Fräulein Anna. Ja, guten Morgen, Herr Laurenz. Was ist denn da? So spät kommen Sie? So war das gestern aber nicht gemeint vom Chef, dass Sie gleich um fast 11 Minuten zu spät kommen. Fräulein Anna, ja, die Schreibmaschine, gleich trage ich sie. Richtig das E. Hier, hallo, mein Lieber. Wo waren Sie denn gestern? Ich habe die ganze Gegend abgesucht nach Ihnen. Am Quai waren Sie auch nicht. Was haben Sie denn gemacht? Hä? Na, heraus mit der Sprache. Ich möchte es bitte nicht sagen. Stellen Sie sich vor... Ich habe dann doch das grüne Seidentuch gekauft. Fräulein Anna, wissen Sie, beim Ferretz... Diese Seidentücher beim Ferretz, die sind ja entzückend. Übrigens, Lauren, Sie sollen sofort zum Chef kommen. Ja? Beim Ferretz, die sind ja traumhaft. Traumhaft. Traumhaft. Traum. Lawrence, wo bleiben Sie denn? Ja, ich komme schon, Herr Generaldirektor. Sie hörten Ein Geschäft mit Träumen von Ingeborg Bachmann, entstanden 1952, also vor 71 Jahren, für den Sender Rot-Weiß-Rot. Es war das erste Hörspiel der damals 26-jährigen Schriftstellerin und Dichterin. Sie hörten unter anderem Wolf Neuber, Traute Servi, Erik Frey, Erich Schenk, Charlotte Bauer, Auguste Ripper, Susi Waber, Gisela Fritz, Kurt Jackberg und andere. Regie führte Walter Dewi. In Erinnerung an die vor 50 Jahren am 17. Oktober 1973 in Rom verstorbene Schriftstellerin und Dichterin bringen wir morgen früh in Du holde Kunst Gedichte von Ingeborg Bachmann, gelesen von Burgschauspielerin Lilith Hässle. Abends frag ich meine Mutter. Abends frag ich meine Mutter, heimlich nach dem Glockenläuten, wie ich mir die Tage deuten und die Nacht bereiten soll. Tief im Grund verlang ich immer, alles restlos zu erzählen, in Akkorden auszuwählen, was an Klängen mich umspielt. Leise lauschen wir zusammen. Meine Mutter träumt mich wieder. Und sie trifft, wie alte Lieder, meines Wesens Dur und Moll. Die Zeit in den Rosen vergeht. Lilith Hässle liest Gedichte von Ingeborg Bachmann. Morgen in Du holde Kunst um 8.15 Uhr.